220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, pünktlich, ganz pünktlich melden wir uns heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute freie Themennacht. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Erik und er ist 16 Jahre. Guten Morgen, Erik. Guten Morgen, Domian. Warum rufst du an? Ja, ich rufe an, um mit dir ein bisschen über meine Vergangenheit zu reden und um dem Endeffekt vielleicht auch noch eins oder zwei Fragen zu stellen, was du mir dazu raten würdest. Ja, okay. Legen wir los. Okay, dann, also ich damals, also ich bin jetzt 16 Jahre alt und habe jetzt die letzten 2,5 Jahre knapp in der therapeutischen Behandlung verbracht, wegen vermehrten Brandstiftungen. Oh. Wegen vermehrter Brandstiftungen? Ja. Was hast du angezündet? Also das Heftigste, das war dann an zwei Tagen im August im Jahr 2013. Das war an einem Dienstag ein Zimmerbrand. Das war, ich habe so eine Gardine angezündet, die an einem Schrank hing. Und dann ist halt ein Zimmerbrand dadurch entstanden. Und zwei Tage später im selben Haus, das Haus meiner Großeltern, habe ich im Obergeschoss einen Schal auf so eine Halogenlampe gelegt, worauf dann der ganze Dachstuhl ausgebrannt ist. Ach du, waren Menschen im Haus, als der Dachstuhl gebrannt hat? Ja, meine Großeltern und ich befanden uns bei dem Haus. Und wer hat auf den Brand aufmerksam gemacht? Naja, beim ersten Mal, da war, ich bin ins Haus reingegangen. Also meine Großeltern waren beim ersten Mal draußen, ich bin reingegangen, habe das dann gemacht. Bin rausgegangen, bin dann zu meinem Opa gegangen, habe ihm dann so im Garten geholfen, hatte total Adrenalinschub und wollte halt von mir ablenken, habe ihm dann halt irgendwie geholfen und dann hat es halt gequalmt und dann hat das meine Oma bemerkt, dass wir kochen wollten und die hat dann im Endeffekt die Feuerwehr verständigt. Okay. Ist aber da Gott sei Dank nichts weiter groß passiert, das ist schnell gelöscht gewesen. Ja, das klingt auch eher harmlos. Dramatischer klingt der Dachstuhl. Genau, das war... Da warst du und die Großeltern waren im Haus. Um wie viel Uhr hat sich das Feuer entfacht? Es war um 10.15 Uhr morgens, glaube ich. 10.15 Uhr müsste es gewesen sein. Und hast du denn, also, du wusstest ja, dass da irgendwas geschieht. Hast du dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht, da oben stimmt was nicht? Oder hast du gewartet, bis deine Großeltern das gemerkt haben? Naja, das ging alles recht schnell. Ich bin runtergegangen danach und bin ins Wohnzimmer gegangen. Da war meine Oma, hat mir irgendwas gefragt über das Thema Erdkunde. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Dann knallte die Sicherung durch und die Nachbarn haben geklingelt von wegen... Boah, ich brenne es ja schon wieder. Und dann sind wir recht schnell rausgegangen. Wie viel Brände insgesamt? Du hast jetzt von zwei Bränden erzählt. Wie viel Brände insgesamt hast du verursacht? Genau, es gab auch noch einen Mülltonnenbrand und sonst so kleinere Zündeleien. Wie hoch sind die Schäden, die entstanden sind? Also durch das Feuer in dem Haus, das war beim ersten Mal ein Schaden von knapp 800 Euro und beim zweiten Mal schon ein Schaden von knapp 20.000 Euro. Das glaube ich, wenn der ganze Dachstuhl abgebrannt ist. Hast du dich dann zu erkennen gegeben, dass du der Täter bist? Also ich hatte damals schon viel mit Feuer zu tun, habe rumgefunkelt und sowas, um einfach Aggression und sowas, einfach angesteuerte Emotionen einfach loszuwerden. Es war damals ziemlich schwierig für mich. Ich habe meine Mutter verloren, als ich 12 war und habe dann mich in der Schule zurückgezogen und habe mich auch selbst privat zurückgezogen, weil ich wurde oft gemobbt, weil ich übergewichtig bin und bin damit halt nicht klargekommen, selber nicht, und habe mich dann zurückgezogen und habe damit dann meine Sachen halt irgendwie abgebaut. Okay, und aber die Frage war gewesen, ist man dir direkt auf die Schliche gekommen oder hast du dich gestellt? Ja, mein Vater wusste eigentlich sofort, dass ich das sonst mit zu tun hatte. Und nach zwei Wochen in Krisenbehandlung, würde ich es mal sagen, habe ich dann auch mit meiner Oma gesprochen, habe ihr das dann auch zugegeben. Hast du eigentlich in der Zeit bei deiner Oma gewohnt? Nein, ich habe bei meinem Vater gewohnt. Meine Mutter war ja verstorben. Ja. So, jetzt hast du gerade schon versucht, du warst ja Jugendlicher, Kind fast, als du das gemacht hast. Du hast gerade versucht, es zu erklären, warum du das gemacht hast. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Also, wie gesagt, meine Mutter ist damals früh verstorben. Und ich hatte damals auch schon kein gutes Verhältnis, weil dann ist meine Mutter halt verstorben. Mhm. Und ich hatte meinen Vater erstmal so für mich alleine, also wir haben alles miteinander gemacht, wir sind irgendwo hingefahren nach Bottrops Moviepark und haben alles miteinander irgendwie unternommen. Das war erstmal eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin zu Volksfesten, durfte ich alleine fahren, auch mhm. wenn es nach 23 Uhr war. Und das ist ja für einen 12-, 13-Jährigen noch schon ziemlich spät. Mhm. Ich habe mir halt sehr, sehr viel Freiraum gelassen. Das war davon mal sehr, sehr schön. Ich habe den Trauer eigentlich nie wirklich gut verarbeiten können bis zu dem Zeitpunkt. Dann hat er sich, also meine Mutter ist im Juli verstorben. Und im September hat er halt eine neue Frau kennengelernt. Oh. Und da bin ich erstmal nicht so wirklich gut mit klargekommen, weil eine neue Frau wieder und mhm. dann merkst du so, wie Stück für Stück dein Vater doch wieder etwas von dir also weggeht. Also Mutter verstorben, neue Frau, übergewichtig, in der Schule Schwierigkeiten. Ja. Dann war das so eine Art, ja, auf sich aufmerksam machen wollen? Ja, es wird ja jetzt, das kommt jetzt gleich alles. Also das ging dann immer so weiter und dann Dezember haben die mich dann auch in Sportverein angemeldet. Das lief dann auch erstmal ganz gut, bis ich dann halt auch erstmal dazu nicht mehr wirklich viel Lust hatte und keinen Elan einfach mehr hatte. Mhm. Und ja, dann haben sie mir dann zu meinem 14. Geburtstag eine Reise nach Schweden geschenkt für knapp 800 Euro. Mhm. Und es ging 3 Wochen lang. Das war so eine deutsche Ferienreisegruppe. Und ich bin nach 2 Wochen wieder zurückgeschickt, weil es nicht gut funktioniert hat. Ich bin dann auch da geärgert worden, bin dann auch immer handgreiflich geworden. Ja. Also, wir verkürzen das mal ein bisschen. Es klingt alles problematisch, was du da erlebt hast. Und wenn man dann irgendwie zündelt und einen Brand verursacht, ist die ganze Aufmerksamkeit natürlich auf dich gerichtet. Naja, das Zündeln ist ja dann erst zum richtigen Problem geworden nach der Schwedenreise. Ja. Das war genau in diesem Sommer. Ich bin dann zurückgeschickt worden. Das war am Sonntag. Mein Vater war natürlich stinksauer auf mich und hat nicht mit mir reden wollen, so in dem Sinn, wie ich das halt haben wollte, weil ich war so in der Fantasiewelt, hab gedacht, es war doch alles schön und hab gar nicht irgendwie auch gar nicht von mir aus gar nicht mit mir reden wollen. So, und da war ich halt bei meinem Großeltern, wollte halt so zeigen, ja, ich kann doch was Gutes, wollte sie am ersten Mal aus dem Haushalt retten. Ach so. Und hat sie dann versucht zu helfen, fand ich. Ach so. In der Gefahrenlage, wo ich dann selber bei helfe. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Wie haben denn dann deine Großeltern, als hinterher alles rauskam, wie haben die reagiert? Ach, hinterher, das war, also genau weiß ich das gar nicht. Ich habe das nur durch Erzählung meines Vaters bekommen. Meine Großeltern waren natürlich ziemlich geschockt. Nein, du musst doch mitbekommen haben, wie sie sich dir gegenüber hinterher verhalten haben. Ja, sie haben mit mir, also ich war da schon einige Male mal wieder da. Auch als ich in dieser therapeutischen Behandlung war, das lief auch wieder ganz gut. Wir hatten wieder ein gutes Verhältnis. Die haben das auch irgendwie verstanden, was genau da passiert ist. Die haben es nicht verstanden, oder? Doch, die haben es verstanden. So, jetzt wurde dann irgendwann die Polizei hinzugezogen, vermutlich? Genau, ich war gerade noch bei dem zweiten. Das war dann kommt das auch. Ja, nee, also dann waren, wir machen mal so Frage-Antwort, dann geht das dynamischer. Okay. Zu was bist du dann verurteilt worden? Naja, ich bin, also das war im Sommer 2013 und die Verhandlung war jetzt im Oktober letzten Jahres und im Endeffekt hatte ich nochmal richtig Glück. Ich habe den Paragraph 27 bekommen, das heißt, ich habe einen Schuldspruch bekommen und ein paar Auflagen. Mhm. Das heißt, ich habe nochmal richtig Glück gehabt. Ein Schuldspruch, ein paar Auflagen und das war's. Ja, so gesehen. Und also, 100 Sozialstunden. Und gibt es da eine Bewährung oder wie kann man das? Ja, das ist eine Bewährungszeit von 2 Jahren jetzt, die ich mir lieber nicht erlauben sollte. Bitte, indem du dir? Lieber nichts erlauben sollte. Ja, genau. Generell nicht mehr. Das stimmt, ja. Nur hat das ja sehr viel Geld gekostet, zum Beispiel das mit dem Dachstuhl. Wer zahlt das? Ja, das haben wir so abgeregt, dass ich denn die Hälfte bezahlt habe von dem Erbe meiner Mutter dann, Gott sei Dank, dass ich dann zufällig dann da hatte. Mhm. Wie geht es dir heute? Ja, wie gesagt, ich war in Therapie 2,5 Jahre lang und bin, eigentlich sollte ich schon viel früher entlassen werden in eine therapeutische Wohngruppe. Mhm. Nur das ist dann nochmal umgewälzt worden, das Ganze. Das war 8 Monate Idee, aber das haben wir dann nochmal so gemacht, weil wir gemerkt haben, ich brauche das nicht mehr, dieses engmaschige, therapeutische, ich bin fertig mit allem. Mhm. Und dann haben wir nochmal umentschieden und jetzt wohne ich in einer Verselbstständigungsgruppe seit Anfang der Woche. Das heißt, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich bin stabil. Ich habe über diese ganze Problematik, ich habe das alles aufarbeiten können. Ja. Ich dank der guten Hilfe, die ich da bekommen habe, auch durch die Unterstützung meines Vaters dann. Und wie ist jetzt im Moment ganz aktuell dein Verhältnis zu deinen Großeltern? Naja, mein Opa ist leider über Weihnachten verstorben und zu meiner Oma ist es an für sich ganz gut. Prima. Hast du den Eindruck, dass du aus dieser Misere rausgekommen bist jetzt durch diese Behandlung? Ja. Und dass du nicht gefährdet bist, dass du nochmal was Ähnliches machen würdest? Nee. Das wäre total dumm. Das wäre ja richtig dumm. Das wäre absolut dumm. Ich habe jetzt so viel erreicht, habe so viel dafür gearbeitet, dann hätte ich auch sofort irgendwie ins Gefängnis gehen können und gar nicht erst was machen müssen, aber ich habe was gemacht. Genau. Weil ich selber damit nicht klargekommen wäre, wenn irgendwie noch was passiert wäre, oder? Hast du denn jetzt durch diese ganze Sache auch Schulzeit verloren? Ja, das hatte ich. Ich war damals auf einer Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung. Und da ich diese nicht mehr besuchen konnte und es in dem Ort, wo ich die Therapie gemacht habe, also das gab eine Klinikschule und nach einiger Zeit haben wir dann halt die Idee gehabt, okay, ich könnte doch den Rest des 10. Schuljahres auf der öffentlichen Hauptschule besuchen. Was natürlich ein Riesenschritt nach vorne war, was aufgrund der Therapie möglich wurde. Das heißt, ich habe jetzt dadurch mehr Chance gehabt, einen guten Abschluss zu bekommen. Den habe ich jetzt auch. Das heißt, super, du hast einen Hauptabschluss. Ein dadurch. Du hast einen Hauptabschluss. Wie sind deine weiteren Pläne? Naja, ich besuche aktuell eine berufsvorbereitende Maßnahme in der Berufsschule. Ja. Und versuche irgendwie an einen Ausbildungsplatz bei der Bahn ranzukommen. Das ist natürlich alles noch weit entfernt, aber ich bin dabei. Ja. Du hast am Anfang gesagt, Erik, dass du mich was fragen wolltest. Genau, mit meinem Vater jetzt, wie das halt jetzt aktuell so läuft. Ich weiß selber nicht genau, was ich da machen soll noch. Ich habe alles irgendwie aufgearbeitet, aber habe das Gefühl, von ihm kommt immer noch nicht so wirklich was. Er hat ja auch Angst, wenn ich zu ihm komme. Das hat er mir auch ganz offen gesagt, dass ich da nochmal was machen könnte. Mhm. Und dieser Gedanke, das ist einfach so, was mich irgendwie beschäftigt. Verstehe, da ist noch ein Misstrauen. Ja. Und dieses Misstrauen ist natürlich nicht gut für dich, weil du brauchst eigentlich jetzt ein Vertrauensverhältnis gerade zu deinem Vater, um noch weiter gut nach vorne gehen zu können. Genau. Ich verstehe. Erik, ich schlage vor, du hast uns deine Geschichte jetzt erzählt und den anderen Teil, die Beratung, wie du mit deinem Vater umgehen solltest, den machen wir im Hintergrund. Sonst platzt uns der Zeitrahmen hier. Okay. Einverstanden? Das bedeutet, dass du auflegst und wir dich gleich nochmal anrufen und dann ist im Hintergrund genug Zeit, da so ein paar Pläne zu schmieden, wie du klug dich mit deinem Vater jetzt besprechen könntest oder wie du gut an ihn herangehen könntest. Ja, das war eine Idee. Ich finde es super, dass du dich jetzt so wieder gefangen hast, Erik. Ja. Das war ja eine Hammerlehre, glaube ich, was du da gemacht hast. Ja, das war's garantiert. Und ich glaube auch, dass sich das so in der Entwicklung ziemlich nach vorne geworfen hat jetzt. Die Einsicht, die Erfahrung, die Therapie und alles Mögliche. Ich glaube, letztendlich für die Persönlichkeitsentwicklung ist es gar nicht so schlecht. Und wir wollen froh sein, dass nichts Schlimmes passiert ist bei den Brandgeschichten. Ja, das bin ich wohl auch. Ja, absolut. Lieber Erik, du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ja, kann ich vielleicht auch noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Sagst du ihr deine Anschrift? Ja gut, mach ich. Hau rein und toi toi toi. Alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss, Domian. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und die hat auch die Christa gewählt. Christa ist 59. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen, Domian. Christa, freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch, dass es geklappt hat und dass ich mal über die Sache reden kann. Ja, um was geht's denn? Das liegt jetzt 38 Jahre zurück. Ich bin damals überfallen worden. In Aschaffenburg war das. Mhm. Da habe ich aber anteils auch selber Schuld. Ich bin aus einer Gaststätte rausgekommen, weil es mir auch einmal zu langweilig wurde. Ich wollte nach Hause. Mhm. Am Abend? Ja, das war abends. Mhm. Im Dunkeln. Mhm. Und normalerweise mir ist nie was passiert. Und nur ausgerechnet an den Abend, wie ich rauskam, von unseren Bekannten stand dann Mercedes. Der hat einen Wert von über 60.000 D-Mark damals gehabt. Da habe ich jemanden gesehen, der da rumgefummelt hat. Ich bin erst drauf zu und dann wurde mir das doch ein bisschen komisch. Und da habe ich gedacht, jetzt geh mal zurück und sag Bescheid. Mhm. Nur ich habe den Fehler gemacht, ich habe nicht auf die Umgebung geachtet. Ich bin rückwärts gegangen und ich habe nicht gemerkt, dass hinter mir noch jemand war. Mhm. Und das Einzige, was ich noch mitgekriegt habe, war ein dumpfer Schlag und dann ging bei mir, als wenn ein Licht ausgeht. Mhm. Und dann bin ich nochmal im Krankenhaus kurz zu mir gekommen. Also war ein Täter sowohl hinter dir als auch an dem Auto. Genau. Ja. Dann bist du im Krankenhaus zu dir gekommen. Aber nur ganz kurz, im gekachelten Raum, mit einem Jesuskreuz. Und dann hatte ich auch noch einen Fahrer und einen Arzt. Und der Pfarrer sagte zu mir, ich sollte meine Sünden beichten, damit ich in Frieden sterben könnte. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Da bist du quasi aufgewacht und dir wurde irgendwie klar, dass du gleich sterben würdest. Nein, mir wurde überhaupt nichts klar. Ich wusste überhaupt nichts. Also die Verletzung war so schwer, dass das Gehirn auch drunter gelitten hatte. Mhm. Und ich habe erst nach 3 Tagen richtig begriffen, was überhaupt so langsam, wie ein Puzzle hat man das zusammengesetzt, was überhaupt an dem Abend abgelaufen ist. Also die Ärzte haben zunächst geglaubt, dass du es nicht überleben wirst. Genau. Deshalb wahrscheinlich auch da das, was du gerade erzählt hast. Aber du hast dich dann wieder gefangen, etwas? Ja. Und was ist genau passiert? Ja, bei mir war der Verdacht auf Schädelbasisbruch. Dann, Kieferbruch, Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch. Mhm. Und zufällig hat mein Mann gemerkt, dass ich nicht mehr da bin. Und das war noch mein größtes, da hatte ich noch sehr großes Glück gehabt, dass der mit einem Matrosen hinterhergekommen ist. Mit einem Matrosen? Ja, wir waren in der Binnenschifffahrt damals. Mein Mann ist jetzt in der Rente. Ah, okay. Ich wundere mich gerade schon mit einem Matrosen. Okay, ja. Ja, wir sind Binnenschiffer gewesen. Ah ja. Wie gesagt, und er hat mich dann auf die Schienen schwer verletzt gefunden. Auf den Schienen? Auf welchen Schienen? Da, am Hafen sind Schienen. Ich habe gerade so verstanden, du bist aus der Kneipe rausgegangen. Ja. Und bist da niedergeschlagen worden. Ja. Und dann? Und dann müssen die mich, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also, ich habe überhaupt kein Erinnerungsvermögen. Die müssen mich auf die Schienen hingeschleppt haben. Und ich vermute auch, dass sie die Idee hatten, mich im Hafenbecken zu versenken. Wie meinst du? Welche Schienen meinst du? Da sind doch Loks und Kräne am Hafen. Ja. Warst du schon mal am Hafen? Ich war schon an mehreren Häfen, ja. Ja, und da laufen auch Schienen lang. Es gibt auch Schienen, die so allmählich ins Wasser laufen, gibt's auch. Nein, das ist oben gewesen. Und wenn man zum Becken runter wollte, musste man extra noch ein paar Stufen runtergehen. Und dann war da ein Absatz, wo man noch langlaufen konnte. Okay. Und die sind gestört worden, weil ich ja oben auf die Schienen lag. Das war mein Glück. Und deine Vermutung ist, was wollten die machen mit dir? Das habe ich erst ein halbes Jahr später erfahren. Das war eine Autoschieberbande. Die haben damals fungiert von Erlangen bis Aschaffenburg. Mhm. Das war eine polnische Schieberbande. Mhm. Und die haben sich auf Mercedes spezialisiert gehabt. Mhm. Und was meinst du, was sie mit dir vorgehabt haben? Sie haben dich auf die Schienen gelegt und was sollte dann passieren? Ich vermute, die sind gestört worden, wollten mich im Hafenbecken versenken. Die wollten zeugenlos werden. Aber warum legen die dich dann auf die Schienen, wenn die dich im Hafenbecken versenken wollen? Vielleicht haben sie mitgekriegt, dass da jemand in der Nähe war und sind abgehauen. Ach so, sie haben dich zufällig auf der Schiene liegen lassen. Ja. Es hätte ja sein können, dass sie es bewusst gemacht haben, damit ein Zug über dich rüberfährt. Nee, also abends fuhr ja da nichts, es war ruhig. Ach so. Abends ist ja Feierabend in den Häfen, ne? Also hast du in akuter Lebensgefahr geschwebt? Ja. Jetzt aber nochmal, wie kam das dann, wie weit war die Kneipe von dieser Schiene entfernt? Puh, knapp 200 Meter. Wie kam es denn dann, dass man dich auf der Schiene gefunden hat? Mein Mann, der hatte gedacht, ich wäre an Bord. Und er ist den Weg da lang gegangen, wo wir vorher auch lang gegangen sind. Ach so, da wärst du auch normalerweise lang gegangen an diesem Schienen. Genau. Ah, und hat dich quasi gesucht da. Ja. Und sah dich dann da schwer verletzt, bewusstlos liegen. Genau. Wow. So, und dann war Intensivstation. 2 Tage, also lag ich praktisch im Koma. Mhm. Und am 3., also... Aber wie gesagt, das Gehirn hat ausgehakt. Es hat sich alles wie ein Puzzle zusammengesetzt erstmal. Wie lange musstest du behandelt werden, bis du wieder auf den Damm kamst? Normalerweise wäre ein Krankenhausaufenthalt von 4 bis 5 Wochen drin gewesen. Ja. Aber in dem Krankenhaus hatte ich überhaupt nicht meine Ruhe. Und deswegen habe ich das auf eigenem Wunsch nach 7 Tagen verlassen. Oh, wie heikel. Bist du in ein anderes Krankenhaus gegangen? Nein. Du bist dann nach Hause gegangen und hast dich selbst quasi gepflegt. Ja, das war aber auch ein Fehler, weil ja der Ärzte wollte mich nicht entlassen, weil immer noch die Gefahr bestand auf eine wegen einer Gehirnblutung. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert ist. Nein. Nur ich hatte eben zu leiden gehabt, wochenlang unter starken Kopfschmerzen. Verstehe. Und ich habe mich vollgestopft mit Medikamente damals. So. Das ist ja nur ein schweres Verbrechen, von dem du erzählt hast. Hat man diese Täter je gefasst? Nein. Nein? Mm-mm. Das waren polnische, und da kam man nicht ran. Eine polnische Bande? Ja. Mhm. Das ist auch damals 77 durch Aktenzeichen gekommen. Mhm. Da wurde nachgefahndet, aber das ist im Leeren verlaufen. Ist denn dieses Auto, an dem die sich da irgendwie zu schaffen gemacht haben, ist das gestohlen worden? Nein, zum Glück nicht. Aber er war beschädigt, das konnte man merken, dass da Einbruchsspuren waren an der Tür. Eigentlich ist das ja eher ungewöhnlich, dass das Autodiebe Menschen so zurichten, weil die sind spezialisiert auf die Autos und wenn die gestört werden, hauen die ab. Ja, normalerweise. Aber das habe ich auch gedacht. Ja. Und das habe ich bis heutzutage noch nicht kapiert. So, nun ist das ein gravierender Fall, wahrscheinlich das Schlimmste, was dir in deinem Leben bisher passiert ist. Genau. Sind viele Jahre vergangen, 38 Jahre, glaube ich, hast du gerade gesagt. Mhm. Wie hast du mit dieser Erschütterung, mit diesem Trauma leben können? Ich habe mein Leben verändert. Ich bin ängstlicher geworden. Glaube ich, ja. Und abends nach 18 Uhr gehe ich überhaupt nicht mehr raus. Mhm. Gaststätten, also ich habe alles, was ich vorher gemacht habe, aufgegeben. Also meine Burg ist zu Hause. Mhm. Da fühle ich mich am wohlsten. Nun warst du Binnenschiffer. Das heißt, ihr habt auf einem Schiff gelebt. Ja. Da kann man sich ja relativ sicher fühlen. Normalerweise. Ja, solange das Schiff fährt zumindest. Wenn es angelegt hat, nun auch nicht. Ach, die Häfen sind eigentlich sicher. Mhm. Also da war nie was. Da konnte man abends auch alleine laufen. Warst du denn, Christa, irgendwann damals mal bei einem Psychologen oder Psychiater? Nein. Nein? Ich glaube, das war damals noch nicht so üblich, ne, dass man Menschen nach so etwas dorthin schickt. Denn eigentlich hättest du eine solide Behandlung gebraucht, um darüber hinwegzukommen oder es einigermaßen zu verarbeiten. Mhm. Aber ich wollte es vergessen. Ich verstehe. Wollte nicht mal dran erinnert werden. Ist es denn so, dass du heute ganz gut, abgesehen von den Grundängsten, die du gerade beschrieben hast, dass du ganz gut damit leben kannst? Ja, nur ab und zu guck mal die Erinnerungen hoch. Ja. Da sind bei bestimmten Sachen, also ich darf zum Beispiel kein Aktenzeichen gucken. Mhm. Also da fängt mein Herz an zu rasen, ich fange an zu zittern. Mhm. Das aber ich. Wie gesagt, ich lebe normal, aber wie gesagt, eben ab 18 Uhr kein Ausgang mehr. Mhm. Es hat sich viel in meinem Leben verändert. Ich bin ängstlicher dadurch, ich achte mehr auf die Umgebung. Hat sich auch etwas vielleicht positiv verändert dadurch? Nein. Nein. Nur ich mache solche Sachen nicht mehr. Mhm. Also, das war auch ein Fehler von mir. Ich habe da selber Schuld dran. Das sehe ich auch ein. Gut. Aber du hast es ja in guter Absicht getan, dass du dich da kümmern wolltest und gucken wolltest. Und ja. Ja, aber hinterher zahlt man es dann. Liebe Christa, ich freue mich, dass du das doch so gut überstanden hast. Mhm. Und danke dir, dass du uns das erzählt hast. Mhm. Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Nein, aber ich habe eine Frage, ob das möglich wäre, da ich von dir ein Autogramm bekomme. Absolut, natürlich, sehr gerne. Dann rufen wir dich auf jeden Fall gleich nochmal an. Das ist nett und ich bedanke mich. Sehr gerne. Und ich habe nur noch kurz wegen gestern noch was zu sagen. Ja. Den Herrn aus Wolfsburg, der soll sich mal Gedanken machen, wie es den Opfern hinterher geht. Ja, ich glaube, das hat er sich mittlerweile auch gemacht, die Gedanken. Ich hoffe es. Ja. Also da machen die sich nämlich keine Gedanken drum. Mhm. Guter Hinweis. Also die sitzen schon im Knast drin, kriegen ihre Mahlzeiten und dann kommen sie raus und machen weiter. Ja, genau. Liebe Christa, also. Danke für den Hinweis und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles Gute. Klar, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 und hier ist Andreas. Andreas ist 32 Jahre. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Hallo, grüß dich. Andreas, freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja. Ich freue mich auch. Der Donnerstag zu Freitag ist für mich ein besonderer Tag, weil vor genau 3 Wochen ist meine Frau gestorben. Mhm. In dieser Nacht? In dieser Nacht vom 28. auf den 29.01. Ich gehe davon aus, du bist erst 32, dass deine Frau auch sehr jung war. Nein, meine Frau ist deutlich älter gewesen, aber mir geht es im Moment eher um die Nahtoderfahrung, die ich gemacht habe, beziehungsweise... Vielleicht kurze Frage, wie alt war deine Frau? 89. Deine Frau war 89? Ja. Du warst mit einer 89-jährigen Frau verheiratet? Ich war mit ihr, also wir kennen uns 5 Jahre schon. Mhm. Und wir waren 5 Jahre? Nicht lange. Da warst nicht du so lang. Da war ich 28, genau. Ja. Da war sie schon, da war sie schon richtig in die 80. Das ist ja, entschuldige, wenn ich das jetzt zuerst mal frage. Ja. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Liebesbeziehung. Eine über 80-jährige Frau mit einem 27-jährigen jungen Kerl. Wie kam es denn dazu? Über Umstände, dass sie letztendlich an ihrem 85. Geburtstag gefallen ist und ich sie behandelt habe, beziehungsweise ich bin ihr Physiotherapeut. Hast du dich in sie verliebt? Ich glaube, wir haben uns beide ineinander verliebt, ja. Hast du dich in sie so verliebt wie in eine junge Frau? Nee, das kann ich so gar nicht sagen. Also ich glaube, zwischen uns ist ein bisschen eine andere Bindung gewesen als eine reine Liebesbeziehung. Also man muss sich das so vorstellen, sie hat mich, als so dieser Therapiezyklus vorbei war und sie rehabilitiert war, kam sie zu mir und sagte, Andreas, ich möchte gerne, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Mhm. Und daraus ist halt mehr geworden. Daraus ist halt mehr als 2-mal in der Woche vorbeikommen geworden, da ist gemeinsam Kochen draus geworden. Kann ich alles so verstehen, dass man, ja, dass man sich vielleicht, es gibt ja ungewöhnliche Freundschaftskonstellationen, ja, dass man sich, genau, eben auch über so große Zeitdistanzen, Altersdistanzen, ja, ja, Distanzen weg sehr eng befreunden kann. Mhm. Aber ihr habt geheiratet. Wir haben geheiratet, ja. Warum? Auf der einen Seite hat sie Partner gehabt, den sie sehr geliebt hat. Und dem hat sie auf dem Sterbebett von ihm gefragt, ob er sich das hätte vorstellen können. Und er hat ja gesagt. Und zu dieser Heirat ist es aber nicht mehr gekommen. Wie? Verstehe ich nicht. Achso, sie hat diesen Partner nicht geheiratet. Genau. Gut, das ist aber keine Antwort darauf, warum ihr geheiratet habt. Wir haben unter anderem geheiratet, weil ich das Gefühl hatte, also sie war auch schwer krebskrank, dass ich das Gefühl hatte, durch diese Heirat, der Wunsch nach Heirat und unserer Verbundenheit, dass sie mehr in Ruhe gehen kann. Und sie ist nach unserer Heirat, ist sie auch deutlich ruhiger und gelassener geworden. Hast du mit dieser alten Dame auch geschlafen? Nein. Nein. War das kein Thema? Nein, das war kein Thema, weil es auch nicht möglich war. Gab es denn erotischen Kontakt? Insofern schon, dass man durch Berührung natürlich sich nahe kommt. Habt ihr in einem Zimmer übernachtet, geschlafen? Die Zeit über nicht, jetzt aber. Als es ihr relativ schlecht ging, haben wir auch in einem Bett geschlafen, ja. Mhm. Diese Berührung, die man dann teilt, wenn man in einem Bett liegt, wie hast du die empfunden? Als normal. War deine Frau vermögend? Ja. Hast du sie vielleicht deshalb geheiratet, weil du dann auch eher das Geld bekommst, was sie besitzt? Denn sonst, man könnte ja sagen, gut, wir sind gute Freunde, Ende, ja, Ende aus. Ja. Wir müssen nicht so ein Brimborium Heirat machen. Wir sind eh kein richtiges Paar. Ich verstehe, ja, ich verstehe es dann immer noch nicht so recht. Warum Heirat? Du musst ja, also als wenn man verheiratet ist, habe ich auch das Gefühl, man hat auch mehr Rechte und Pflichten sich gegenüber. Man wird mehr anerkannt. Und unter anderem ging es auch darum, aber bist du mehr, anerkannt worden? Haben nicht alle Leute die Nase gerumpft, wenn sie dich als Ehemann? Im Moment, jetzt im Nachhinein, wo ich es vielen gesagt habe, habe ich im Moment nur positiven Zuspruch bekommen. Mhm. Zu sagen, ja, wir wissen das, wir merkten, dass da zwischen euch was ist und wir finden es toll. Also ich habe in den letzten Tagen und Wochen nur positiven Zuspruch bekommen. Die sich nicht gemeldet haben, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, die Leute reden so oder so überein. Daher... Wie vermögend war sie? Wie viel hast du jetzt geerbt? Das weiß ich noch nicht. Das ist alles noch in der... muss alles erst jetzt in Ruhe in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Das kann ich so jetzt noch nicht absehen. Aber es gibt ein Haus? Es gibt ein Haus. Ja. Und es ist im Moment so, dass ich dann auch in ihrem Sinne Beerdigung ausrichte, Trauerkaffee ausrichte und auch in ihrem Sinne das verteile. Also es ist halt das nicht verteile. So, dass... Was verteile? Was sollst du verteilen? So wie sie sich das gewünscht hat. Also dass Geldbeträge verteilt werden. Weißt du denn schon, wie viele Geldbeträge an wen verteilt werden sollen? Ja, das möchte ich nur im Zuge dessen nicht sagen, weil das alles erst ja noch, das Testament und so, ja erstmal noch eröffnet wird. Okay, aber du weißt es schon so grob im Voraus. Wir haben es besprochen, ja. Und deswegen sage ich, wird es halt in ihrem Sinne alles so gemacht. Und wird es denn so sein, dass du eventuell, wenn du jetzt Glück hast, nicht mehr arbeiten wirst müssen? Dass du so vermögend bist, dass du davon leben kannst? Nee, das glaube ich nicht. Also ich werde trotzdem weiter arbeiten und das wird auf mich jetzt keinen Einfluss haben, dass ich sage, ich arbeite jetzt nicht mehr. Was haben denn deine Eltern gesagt? Du bist ein junger Mann gewesen, als ihr geheiratet habt. Wie haben die darauf reagiert? Also meiner Mutter habe ich den ersten Tag, als wir geheiratet haben, ganz vorsichtig durch die Blume gesagt. Und habe gesagt, schlaf mal eine Nacht bitte drüber. Man muss dazu sagen, meine Mutter kennt meine Frau auch. Von daher die haben auch sich schon mal gesehen und von daher war das jetzt... So, sie sagt, sie hat eine Nacht drüber geschlafen und... Und dann haben wir uns dann auch nochmal telefoniert und dann hat sie gesagt, ja Andreas, das ist so. Und sie wird auch, meine Mutti kommt auch zur Beerdigung. Und deine Freunde, deine Kumpels? Die haben das auch soweit. Also alle, wie gesagt, in meinem Umfeld haben gesagt, ja, meine Frau hat auch drüber geredet, von Heirat oder von dass sie mich mag und dass ich ja mit der einzige Bezugspunkt bin. Sie hat halt keine Familie, mehr nur Freunde im Kreis. Und also man kann sagen, es ist schon eine zweckgebundene Geschichte gewesen, ne, diese Heirat. Sie war ja die Heirat war ja keine klassische Heirat, wie du es gerade beschrieben hast. Es war eine Heirat zu Hause. Und was ich da nochmal sagen wollte, ist halt, ich habe das Gefühl, seitdem ich ihr den Ring aufgesetzt habe, habe ich halt das Gefühl, dass sie ruhiger geworden ist, dass sie ein bisschen mehr das Gefühl hat, beruhigter schlafen zu können, ruhiger zu werden. Und letztendlich ist sie dann, man muss dazu sagen, ja, neun Tage später, ja, hat sie dann nicht mehr getrunken. Der Arzt hatte gesagt, also ohne Essen kann man auskommen. Sie hat seit Weihnachten nicht mehr gegessen. Dann hat sie aufgehört zu trinken. Und also es ging ihr wirklich dann besser danach. Sie hat einen Lebensschub. Sie war ruhiger. Sie war beruhigter. Also sie hat zwar immer noch gesagt, seitdem sie diesen Ring auf hatte, dass sie will leben. Also das habe ich gerade nicht so ganz schnell mitgerechnet. Wie viel Zeit ist vergangen von der Heirat jetzt bis zu ihrem Tod? Leider nur 9 Tage. Ach so, ich dachte, die Heirat wäre viel viel früher gewesen. Nein. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich. Man muss ja beim Standesamt erst Unterlagen einreichen und dann muss ja auch ein Termin gefunden werden. Hat sie denn in diesen ich verstehe das dauert alles. Ja. Hat sie in dieser Zeit das Testament nochmal verändert? Nein, das blieb bestehen so. Das hat damit nichts zu tun. Aber du bist Alleinerbe. Ja. Ja. Also was heißt Alleinerbe? Du verteilst irgendwelches Geld. Ich verteile das, genau. Andreas, jetzt haben wir so lange über die ungewöhnliche Beziehung gesprochen. Du wolltest irgendwas zum Thema Nahtoderlebnis mir erzählen? Ja, ich bin, wie gesagt, in der Nacht von Donnerstag zu Freitag um 4 Uhr hochgeschreckt. Und es war ganz komisch. Ich bin zu ihr hin, also man muss sich das vorstellen, in der Nacht habe ich im Wohnzimmer übernachtet und bin zu ihr ins Schlafzimmer und hatte das Gefühl, sie atmet nicht mehr. Und dann habe ich meine Hand genommen, habe Puls getastet, also am Handgelenk hatte ich einen Puls gespürt und habe meine Hand auf ihre Brust gelegt. Und ich meine auch, einen Herzschlag auf ihrer Brust gespürt zu haben. Mhm. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen, bin die ganze Zeit bei ihr geblieben und war so entsetzt, dass der Mund offen stand und dass sie nicht mehr geatmet hat. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, von um 4 bis um 6 kam der Pflegedienst, der dann gesagt hat, Andreas, es wäre wohl besser, wenn wir jetzt einen Arzt anrufen. Mhm. Und also da war sie verstorben, ohne dass du es eigentlich richtig gemerkt hast. Es muss in der Zeit zwischen 4 und 6 passiert sein. Die Ärztin, die dann vorbeikam, die hatte auch gemeint, der Zeitpunkt des Todes ist wohl von 4 bis 6 gewesen. Ja. Was meinst du denn mit Nahtoderlebnis? Das, was ich dir erzählt habe, dass ich ihr einen Ring aufgesetzt habe, war ein Ring, den sie die letzte Zeit viel getragen hat. Mhm. Und den hatte ich ihr als auf den Ehering, also auf den Ringfinger aufgesetzt, und ich hatte gefragt, und seitdem sie diesen Ring getragen hat, hat sie immer von ihrer Omi gerufen. Sie hat Omi gerufen, und dann habe ich sie gefragt, was ist denn mit deiner Omi? Dann sagt sie, die ist tot. Mhm. Und ich muss dazu sagen, sie war immer noch bei klarem Verstand und so. Und sie hat halt gesagt. Aber ich verstehe es immer noch nicht, wie du auf ein. Wir reden über ein Nahtoderlebnis. Hattest du ein Nahtoderlebnis? Ich hatte das Gefühl, dass der Ring ihr das Gehen erleichtert hat. Ach so, meinst dass du das? Dass sie durch den Ring ihrer Omi, ich das Gefühl, ja, das dass kann diese, sein. Dass ein naher Verwandter, den sie mochte, und ich sag mal, wo die Energie vielleicht in dem Ring ist, dass die Omi sie in den Tod begleitet hat. Das ist meine Vermutung. Ja, das ist durchaus möglich, ja. Dass dadurch auch das Gehen erleichtert wurde. Ja. Und den habe ich ihr, wie gesagt, an der Hochzeit auch umgebunden. Ja. Also angesteckt. Andreas, du erzählst uns wirklich eine ganz ungewöhnliche Geschichte aus deinem Leben. Ja. Aber ja, das Leben spielt manchmal sehr verrückt. Das denke ich mir manchmal auch. Und ich habe mich auch manchmal so ein bisschen gefühlt wie in ziemlich beste Freunde. Genau. Ich hab auch irgendwie gesagt, Mensch, ich muss das irgendwie mal niederschreiben oder so, weil es ist wirklich so. Immerhin hast du es uns jetzt erzählt. Genau, und da lag mir irgendwie sehr viel dran. Und Andreas, dann danke ich dir. Ich danke dir auch ganz recht herzlich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß noch bis zum Ende des Jahres. Dankeschön. Und ich wünsche dir alles Gute und auf dass Dank. Du jetzt die Beerdigungsformalitäten und alles dann jetzt auch so erledigst, wie die alte Frau das gewünscht hat. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Domian. Gute Nacht. Tschüss. Ja. Gut. Tschüss. So, ihr Lieben, mit wem machen wir weiter? Mit dem Christian, und der ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Erstmal ein ganz großes Lob an dich und an deinen Redakteur, der mich zurückgerufen hat. Dankeschön. Sehr nett von dir. Schön, dass ich mit dir sprechen darf. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, ich möchte mit dir darüber sprechen, dass ich ein Problem habe, einen Freund zu finden. Einen Geliebten? Ja, einen Freund. Ich bin schon seit mehr als 20, 30 Jahren auf der Suche nach einem festen Freund. Also du bist schwul. Ich muss dazu sagen, ich bin schon seit meiner Jugend schwul, habe ich bemerkt, in meiner Jugend schon. Mhm. Und ich habe eine Behinderung und ich habe... Was für eine Behinderung ist das? Hospitalismus. Erklärst du es uns, wie sich das zeigt? Ja, das ist eine spastische Auf- und Abbewegung des Oberkörpers. Und du kennst ja auch sicherlich, wenn kleine Kinder im Bett anfangen zu schaukeln. Das tritt mehr auf bei Kindern und Jugendlichen, die mehr im Krankenhaus gewesen sind in der Kindheit als in ihrem Elternhaus. Aber du hast es permanent und das zieht sich durch dein ganzes Leben durch. Ja, sprich, ich war auch früher sehr, sehr oft in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen. Wie ist es, kannst du, aber gehen kannst du normal? Ich habe mit meinen, ja, mit meinem gesamten Gehen kann ich, aber ich habe mit meinem gesamten Gehapparat Probleme. Ich verstehe, es wackelt, um es mal profan auszudrücken, alles unkoordiniert hin und her. Naja, manchmal ist es nicht und ziemlich oft ist es auch. Okay, verstehe. Sag ich mal so. Und ja, das ist, ich habe den Eindruck, das ist so, ja, wie soll ich beschreiben, so eine Situation. Also ich muss sagen, manchmal ist es, wenn ich im Bus sitze und manchmal ist es auch nicht. Mhm. Also es ist nicht permanent oder immer, sondern nur, halt, man sieht es halt ab und zu, aber man fällt den Leuten, fällt auch das dann nicht auf, wenn ich es nicht mache, dass ich behindert bin. Okay, okay. Kannst du einem Beruf nachgehen? Ich bin auf der Suche nach einem Beruf. Ich habe von der Hoppenbank hier in Bremen, vom Hoppenbankverein, habe ich eine Vermittlung bekommen auf 450-Euro-Basis beziehungsweise in einer Behindertenwerkstatt. Mhm. Hast du denn was gelernt? Hast du eine Ausbildung irgendwann mal gemacht? Abgeschlossene Berufsausbildung. Aber ich möchte die Sozialhilfe, die ich bekomme, Grundsicherung bekomme ich. Ja, ich habe es gar nicht verstanden. Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung? Als Gärtner, aber abgebrochen. Okay, gut. Ja, diesen Beruf kann ich auch nicht mehr ausüben. Aber Christian sucht einen Mann. Habe ich richtig verstanden? Und schon so lange. Schon so lange. Das heißt, du hattest Es sind auch etliche Beziehungen schon gescheitert. Ah. Und der letzte Mann, den ich hatte, der wollte mich umbringen. Der wollte dich umbringen? Zum zweiten Mal schon, ja. Warum wollte der dich umbringen? Eifersüchtig, ganz zum Schluss habe ich auch eine Frau kennengelernt. Habe ich noch nie eine Beziehung mit einer Frau gehabt. Aber als ich eine kennengelernt habe, da ist er natürlich eifersüchtig geworden und ist auf mich und die Frau losgegangen. Ne? Ach du lieber Gott, aber den hast du jetzt zum Hals. Mit der Frau bin ich nicht mehr zusammen, weil die nur Lügen zusammenspinnt. Aber dann ist es ja nicht so, dass du in all diesen Jahrzehnten noch gar keine Liebeserfahrung gemacht hast. Du hast Liebeserfahrung gemacht. Ja, aber das, was ich hatte, das kann man das kann man keine Beziehung nennen. Wie lange warst du maximal mit jemandem mal zusammen? Zwischen 5 und 8 Jahren. Ja, also gut, das ist ja nur lange. Ja, aber nicht fest, ne? Und das war auch einer, der nur bei mir geschlafen hat und der aus Niedersachsen kam. Na gut, das spricht ja nicht gerade gegen ihn, wenn er aus Niedersachsen kommt. Aber es war nicht so eine richtige Beziehung. Nee, aber ich war auch sehr eifersüchtig, Jürgen. Ich war auch sehr eifersüchtig, weil der ständig Männer neben sich hatte. Und der hat auch ziemlich viel Geld gehabt und hat für sich und mich auch Geld verdient. Sprich, der hat mir Essen, Kleidung, Medikamente gekauft, der ist mit mir zu Ärzten gegangen, der hat alles mit mir gemacht. Was ja gut klingt. Nur der hat einen Ekel davor gehabt, sich von mir berühren zu lassen. Ach so, das heißt, ihr hattet gar keinen Sex miteinander? Nee. Nein? Außer dass ich ihn mal ich weiß nicht, ob ich das so im Radio sagen darf. Ich vermute, du hast ihn oral befriedigt. Ja, so. Aber selbst davor hat er sich geekelt. So, was bist du? Aber ich frage mich, wenn ihm das nicht gefallen hat, wieso hat er denn literweise abgespritzt? Das können wir jetzt. Das frage ich mich. Das können wir jetzt hier nicht klären. Tut mir leid. Ja. Wie suchst du denn deine Partner? Kontaktanzeigen. Mhm. Auch Internet? Gay-Seiten. Ja. Ja. Gut, das ist ja schon mal ganz gut. Das ist ja heute noch viel einfacher als früher, Leute zu finden. Auf die Seite, wo ich bin, das sind alles nur Faker, beziehungsweise die Leute, die einen zurückschreiben oder die einen anrufen, das sind ganz große Faker, die machen sich einen Jux daraus, schwule Menschen. Gut, ich kann dir jetzt keine seriöse Seite empfehlen, aber die kannst du sicherlich auch alleine finden, wenn du ein bisschen suchst. Bist du denn? Also weißt du, was ich doof finde, Jürgen, ganz offen und ehrlich. Ich finde Partnerschaftsseiten, wo Menschen ihre Liebe des Lebens suchen, da wird das größte Geschäft mitgemacht und das ist eine Frechheit, sag ich mal, mit den Bedürfnissen anderer Menschen, die nach Liebe suchen, auch noch ein Millionengeschäft mitzumachen, diese Partnerbörsen. Ne? Okay. Ich mache jetzt keine Werbung dafür. was ist jetzt eigentlich der Hauptgrund deines Anrufes, Christian? Formulier es bitte nochmal. Dass ich Schwierigkeiten habe, einen Freund zu finden, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Würdest du denn auch einen geduldig? Würdest du auch einen gehandicapten Menschen, Mann nehmen? Habe ich schon oft gehabt. Hast du, also das ist kein Problem. Gescheitert. Ja. Ja. Es klickt gescheitert. Also der letzte, wie gesagt, der ist auf mich losgegangen. Mensch, Christian, das ist immer so eine große Frage. Man muss natürlich immer im Leben baggern. Und mir ist auch klar, dass ihr, die ihr eine Behinderung habt, ihr habt es schwerer und ihr müsst mehr baggern. Aber es funktioniert. Das habe ich ja hier nur auch schon so oft gehört, auch von Leuten mit schwersten Behinderungen, dass es ihnen gelungen ist, auch eine glückliche Liebe zu finden. Auf den kuriosesten Wegen. Natürlich kannst du im Netz auch seriöse Menschen finden. So viele Beziehungen kommen zustande durch Netzkontakte. Ich kann dir eigentlich nur raten, dass du alle Mittel und alle Wege nutzt, die dir zur Verfügung stehen. Und dass du auch tapfer dabei bleibst. Sonst ja, welche denn? In der schwulen Szene zum Beispiel kenne ich mich nun gar nicht mit aus, weil ich gehe zum Beispiel nicht in irgendwelchen öffentlichen Kneipen, weil da traue ich mich einfach nicht. Und diese Kneipen kenne ich auch nicht. Ja. Und die sind ja auch nicht öffentlich gekennzeichnet, das ist das Problem. Naja, wo wohnst du? In Hannover? Nee, Bremen. Bremen, genau, hast du gerade gesagt. Ja, also in Bremen wird es ja nun auch ein paar einige gute schwule Bars oder Kneipen oder Diskotheken geben, die man auch schnell recherchieren kann. Weißt du, was das Idealbild der Schwulen ist? Man muss am besten ein Adonis sein, sehr schlank, unbehaart, gut bestückt. Okay. Du kennst doch die... Aber das müssen wir jetzt nicht beklagen. Natürlich, diese Szene gibt es auch. Aber es gibt auch wie in allen anderen Bereichen, auch bei Heteros gibt es auch Verbindungen, wo das nicht so nötig ist. Indem man sich da ständig beklagt, was so das vorherrschende Schönheitsideal ist, da kommt man ja nicht weiter. Also man muss selbst was unternehmen. Christian, das habe ich... Außer, dass ich im Internet publik bin, es gibt ja auch auf einem anderen Sender, der Dienstags bis Donnerstags von 23 bis 1 Uhr auf Bremen 4 ausgestrahlt wird, die Late Line, da bin ich auch regelmäßig zu hören. Ja. Wenn es passt, immer Mittwoch. Die Late Line heißt die Sendung. So, Christian, ich mache folgenden Vorschlag. Ich kann dir und will es auch nicht, dir jetzt konkrete Hinweise auf irgendwelche Seiten oder irgendwelche Vermittlungsinstitutionen geben. Das mache ich nicht. Aber wir machen uns mal schlau, ob wir dir einen grundsätzlich guten Hilfetipp noch im Hintergrund organisieren können. Einverstanden? Das wäre schön, wenn ich dann mit einem Psychologen nochmal sprechen könnte. Und wenn ihr mir so ein paar Internetseiten raussuchen könntet, die seriös sind, wo ich da mal auf dieser Seite versuchen kann. Also, es wird jetzt mal meine Psychologin dich anrufen und alles Weitere sehen wir dann. Okay? Okay, Christian, danke ich für das Gespräch. Sehr gerne und ich wünsche dir viel Glück, auf das endlich der Prinz kommt. Und mach weiter. Es ist schade, dass du aufhörst, Domian. Es ist wirklich schade, dass du aufhörst. Ich danke dir vielmals, Christian. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, mach ich. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Hier ist André. André ist 49. Guten Morgen. Ja, hallo. Grüß dich, Jürgen. Hallo, André. Erstmal schönen Dank für dein Autogramm, was ich bekommen habe vor 14 Tagen. Ah, freut mich, dass es angekommen ist. Ja, hat 2 Tage gedauert nach meinem Anruf. Also siehst wunderbar, du, das danke. Das funktioniert hier. Mein Redakteur, der super. Das Quatsch hatte, macht das super. Oh, ich darf nicht auf den Fernseher schauen. Ich sehe alles zeitversetzt. Nee, genau, darfst du nicht. Nee. So, weswegen rufst du an? Es geht darum, also ich war gestern bei Facebook und auf einer schwulen Seite und habe dann so ein paar Pics geschickt. Und dann schrieb einer, ich soll doch mal ein Video schicken. Das habe ich dann auch gemacht. Was für ein Video? Wie soll ich sagen? Ich bin einfach mal ganz offen, sag ein Wix-Video. Ein was? Ein Wix-Video. Ja, okay. Ich habe es mir fast schon gedacht, ja. Und ohne Cumshot. Also ohne, ne? Okay, also ohne das Ende. Ohne das Ende, genau. Okay. Und das habe ich geschickt. Und ich habe dummerweise auf Teilen gedrückt. Super. Das heißt also, ich bin selbstständig und ich habe eine Reinigungsfirma und alle meine Kunden können das sehen. Das ist ja unfassbar. Ja. Sieht man auf dem Video dein Gesicht auch? Ja, leider. Bist du denn doof, Mensch? Wie kannst du das denn machen? Es war einfach so. Ich hab das so gedreht mal damals und ich habe ihm das geschickt und man sieht halt mein Gesicht, also ganz wenig. Aber man verschickt doch nicht. Nur die Seite, nur die Hälfte. Ja, man verschickt doch nicht so ein pikantes Video mit Gesicht an eine wildfremde Person. Nicht mal an eine Person. Nein, war ja nur die Hälfte. Es war ja kaum zu sehen. Aber also ich glaube, nur das Auge mal zu sehen oder sonstiges. Aber jedenfalls ist das Ding abgegangen. So, die Kunden verstehen. Wir haben dich natürlich erkannt. Ich weiß es nicht. Also ich hab schon heute das Gefühl gehabt, als ich in der U-Bahn gefahren bin, dass die Leute mich alle erkannt haben. Kannst du so ungefähr abschätzen, wie viele Leute es gesehen haben? Also von meinen Kunden und von meinen Freunden, wie auch immer, sind es ungefähr so 150. Mann, es gab noch keine Reaktion darauf? Noch nicht, aber ich habe das Gefühl, also ich habe mehrere Kunden, die auch nachts wach sind. Ja. Und die das halt sehen konnten. Ja. Und mein Facebook hat mir heute früh, also ich bin heute früh, bin ich ans Facebook wieder rangegangen, habe geguckt und habe dann auf die Reaktion geantwortet, die mir Leute geschrieben haben. Und dann bin ich zur Arbeit gegangen, das war um 9:30 und dann bin ich zur Arbeit gegangen und als ich von der Arbeit wiederkam, so um 16 Uhr, war alles gelöscht. Facebook war gelöscht, allem drum und dran, wegen offizielle, nicht genehmigte Fotos und oder Videos, wie auch immer, wurde gelöscht, wurde gesperrt. Ich musste mich komplett neu anmelden. Aber dann gab es ja schon Kommentare dazu. Ja, natürlich. Ich habe einen Kommentar gesehen, das war heute früh, da hat einer geschrieben, na, wie kannst du denn sowas machen? Und ich werde mich beschweren. Das habe ich gelesen. Und dann bin ich einfach gegangen, ich habe mich gar keine Reaktion drauf gemacht. Wie auch immer. Und ich habe eigentlich gedacht, naja, wenn ich nach Hause komme, ja, dann werden ja wahrscheinlich, ich meine, es waren Reaktionen von heute früh noch von ungefähr 170 Leuten, die darauf reagiert haben. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn du nach Hause kommst, kannst du ja antworten. Und dann war auf einmal, peng, alles weg. Da kannst du Facebook dankbar sein, dass sie es runtergenommen haben. Du, ich bin so total froh. Ich muss Facebook, Hände hoch. Ich bin total froh, dass das da weg ist. Ja, aber trotzdem, gesehen ist gesehen. Bitte? Gesehen ist gesehen. Ja, gesehen ist gesehen. Aber ich hoffe doch nicht, dass so viele meine Kunden das gesehen haben. Ja, also wahrscheinlich schon, wenn die heute Morgen, wenn es heute Morgen noch zu sehen war. Man geht ins Büro, ja, macht sich bis 9:30, ja, denke ich mal, war zu sehen. Man macht sich einen schönen Kaffee und guckt mal auf Facebook und dann sieht man das. Und sieht dann den André, wie er da irgendwie was rummacht. Es ist ja eigentlich irgendwie witzig. Es könnte nur auch ernst bei dir werden, dass es wirklich auch für deinen Beruf schädigend sich ausüben könnte. Ich denke mal nicht, weil meine Kunden wissen, dass ich schwul bin und dass ich auch verheiratet bin und allem drum und dran. Also da habe ich keine Probleme mit. Aber es ist doch ein bisschen peinlich, würde ich sagen, für mich. Ja, wobei hier geht es ja nicht um schwul oder nicht schwul. Es ist ja einfach ein pornografisches Video, was du an deine Kunden verschickst. Ja. Das Teil musste ich ja nun nicht allen zeigen. Also ich glaube, du hast jetzt richtig gut daraus gelernt, dass das nicht wieder vorkommt. Das sage ich dir, du Jürgen, das daraus habe ich gelernt, ja. Du sagst das mal gerade irgendwie so en passant, du bist doch verheiratet. Was sagst ich bin denn? Verheiratet, so, ja. Was sagt denn dein Mann dazu? Und dank dir. Dank mir? Ja. Es wird ja immer schöner. Wieso, was habe ich damit zu tun? Ja, weil ich hatte mal vor 2 Jahren mit dir über Eifersucht geredet. Ja. Und da hast du gesagt, ich sollte meine Eifersucht einfach mal einstecken und sagen, wenn er was gemacht hat oder nicht gemacht hat, nimm das hin und es ist halt nicht passiert, aber ich habe ihm das vorgeworfen und dann habe ich gesagt, so jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und wir haben letztes Jahr am 23. Juni zu unserem 10-jährigen Zusammensein, wie auch immer, geheiratet. Na super, aber trotzdem jetzt die Frage, was sagt er denn zu der ganzen Aktion? Er hat sich totgelacht. Ach so, da seid ihr ganz offen miteinander. Ja, wir sind offen. Ja. Was ich mit Facebook und so weiter, da reden wir immer drüber. Und ich habe ihm das heute ja schon gezeigt. Und er hat auch nichts dagegen, dass du solche pikanten Videos an andere fremde Männer schickst? Er sagt immer, ja, Leute aus Berlin sollst du nicht nehmen, weil wir fliegen immer nach Gran Canaria und da hat er gesagt, okay, da sind wir offen, aber hier in Berlin haben wir schon schlechte Erfahrungen, wie gesagt, mit der Eifersucht. Okay. hat er gesagt, nee, hier in Berlin nicht, aber halt außerhalb, die siehst du ja nicht mal wieder. Klingt grundsätzlich tolerant. Ja, ja, total. Mein Freund ist total lieb und nett und mein Mann. Dein Mann. So, André, ja. Jetzt hoffen wir gemeinsam, dass die Sache bald in Vergessenheit gerät und dass du nie wieder aus Versehen auf Teilen kriegst. auf keinen Fall. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ne? Tschüss, André. Danke. Schönen Gruß an dein Team. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Hui. Hier ist Jana. Jana ist 20. Guten Morgen, Jana. Hallo, Domian. Hallo, Jana. Schön, dass du da bist. Über was reden wir? Das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe seinen Kollegen eben schon erzählt, ich bin sexsüchtig. Du bist sexsüchtig? Ja, also glaube ich zumindest. Was heißt das denn? Warum glaubst du das? Ich habe 3 bis 4 Mal in der Woche Sex mit Männern irgendwie und selbst schon ein Kind und... Ach, du bist schon Mutter? Ja. Und du hast 20. Ja, und du lebst mit dem Vater des Kindes nicht zusammen? Nein, wir sind getrennt. Du hast 3 bis 4 Mal in der Woche Sex. Wie kommst du an diese Männer? Oder wer ist das? Ich lerne die meistens auf irgendwelchen Partys kennen. Also ich habe... Auf welchen Partys? Verschieden. Also eigentlich nur hier in der Stadt irgendwie auf normalen Partys. Du gehst so oft auf Partys, obwohl du ein kleines Kind zu Hause hast? Nee, ich habe, ich bin 4 Mal in der Woche, habe ich mein Kind und den Rest der Woche ist die bei ihrem Vater. Also Verstehungsmacht irgendwie und ja, da gehe ich halt mal weg. Mhm. Meistens mal am Wochenende, wenn die bei ihren Großeltern ist und ja. Und dann kommt schon öfters vor, dass ich... Also du rekrutierst die Männer aus der Party-Szene. Ja. Sind dann auch immer unterschiedliche Männer? Ja. Oder hast du so ein kleines Notizbuch, wo du denkst, auch heute rufe ich den mal an, auf den habe ich Bock? Nee, das sind einfach, also so nach einem Mal habe ich schon keine Lust auf die Männer und einfach, ja, es sind meistens unterschiedlich. Also eigentlich immer. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich stehe auch drauf, wenn ich mit denen ohne Kondome schlafe. Also ungeschützten Sex. Und das machen die Jungs auch mit. Ja. Das ist ziemlich krass, finde ich, Anna. Das finde ich krass und verantwortungslos. Ja, ist es auch. Ich weiß nicht, das ist einfach... Ist dir deine Gesundheit egal? Nein, das ist nicht unbedingt. Das ist, ja, aber eigentlich hört sich das so an. Du verhütest dann vermutlich mit der Pille? Nein. Nein, also du nimmst in Kauf, dass du jetzt dann schon wieder schwanger wirst bald. Vielleicht. Also ja, eigentlich schon. Aber Moment mal, wenn du so viel Geschlechtsverkehr ungeschützt hast, müsstest du doch längst schon wieder schwanger sein. Nee, bin schon nicht. Was dann ja wirklich ein arger Zufall ist. Legst du es darauf an? Willst du nochmal schwanger werden? Nein, auf keinen Fall. Ich will nicht nochmal schwanger werden. Aber es ist fast wie so ein Kick irgendwie. Das ist so dieses, vielleicht treffe ich irgendwann mal jemand, der auch dann für mich da ist, wenn ich schwanger werde. Das ist höherer Schwachsinn, glaube ich. Aber das ist wirklich höherer Schwachsinn, so muss man sagen. Also da ist alles höherer Schwachsinn, was du machst. Du bist eine junge Mutter von 20 Jahren. Du trägst Verantwortung für dein Kind. Dann hast du ungeschützten Sex und läufst Gefahr, dass du dir die übelsten Krankheiten holst. Und du läufst Gefahr, dass du nochmal schwanger wirst, was dein ganzes Leben wahrscheinlich total auf den Kopf stellen würde, wenn du jetzt nochmal ein Kind bekämst. Ja, das schon, aber ich meine, da gibt es vielleicht auch keine Entschuldigung für, aber das ist dieses... Nee, da gibt es auch keine Entschuldigung. Und da gibt es auch nicht den Satz, ja, ich weiß, aber ich kann irgendwie nicht anders. Das verlange ich von dir, Jana. Du bist eine junge, erwachsene Frau, die auch dadurch, dass sie Mutter geworden ist, sicher noch ein Stück reifer geworden ist. Da musst du, auch wenn du so einen diffusen Trieb für so absurde Sachen hast, da musst du dagegen angehen. Ja, es ist halt aber einfach so, dass ich eine Borderline-Störung habe und... Verstehe. Bist du in psychologischer Behandlung? Ja, ich war 3 Mal in der Klinik und bin im Moment in therapeutischer Behandlung. Wissen deine Psychologen, was du machst? Jein. Also ich... Hast du es denen so klar gesagt, wie du es mir gerade erklärt hast? Nein. Auch ein großer Fehler, Jana. Wenn, dann kannst du das nur mit Hilfe von außen schaffen. Jetzt ist gleich die Sendung um. Ich möchte dich auf keinen Fall allein lassen. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Das wird die Magdalena dann machen. In der Technik, heute Nacht Moritz Güldenring und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch mit einer freien Themennacht und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.